Das Wort für heute. Hallo liebe Freunde, hier ist das Wort für heute. Unser Bibeltext heute ist aus dem 1. Petrusbrief, Kapitel 3, Vers 12 bis 14. Der Herr beschützt die, die das Rechte tun, und er wird ihre Gebete hören. Der Herr wendet sich gegen die, die Böses tun. Wer würde euch schaden wollen, wenn ihr euch bemüht, Gutes zu tun? Doch selbst wenn ihr dafür leidet, dass ihr das Richtige tut, seid ihr gut dran. Also, habt keine Angst und seid unbesorgt. Gott segnet dieses Wort. Schutz im Leid. In diesem Bibeltext, hier in der Bibelpassage aus dem 1. Petrusbrief im 3. Kapitel, lernen wir mehr über Schutz im Leid. Und wir lernen hier, wie Petrus schreibt, dass der Herr uns beschützt, wir, die wir als Christen, als Gläubige, als reuige Sünder zu Christus kommen, er beschützt uns, die wir das Rechte tun. Und was, das ist super, das ist wunderbar, aber noch viel besser ist die Wahrheit, dass er unsere Gebete hören wird. Darauf kommt es an. Denn wie wir weiterlesen, kann es nämlich auch sein, dass wir, oder nicht kann es sein, oder es ist sehr gut möglich auch, dass Leute uns Böses wollen oder versuchen, uns als Christen zu bedrohen. Oder auch, ja, manchmal leider eben auch sogar zu töten, also physisch, ja. Und das ist eine Wahrheit, die wir wahrnehmen müssen. Die Bibel sagt uns das, ja. Und wir haben hier aber eben das Versprechen, dass Gott uns, wir, die wir in Christus leben und wachsen, dass der Herr uns beschützt und vor allem unsere Gebete hört. Also wir können dann in ihm, also auch wenn wir Leid erfahren, wir, die wir am Leben sind, dann Schutz in und durch den Heiligen Geist erfahren. Und ich ermutige euch nochmal, diesen Vers wahrzunehmen und nochmal durchzulesen. Und geht auch nochmal in die Bergpredigt. Lest nochmal durch, was Jesus uns sagt im Matthäus-Evangelium im 5. Kapitel. Und aber vor allem, wenn Leute oder wer auch immer das sein mag, Verwandte, Beziehungen, die eigene Familie, Leute versuchen Böses zu tun, ja, also wir, die wir zu Christus kommen, oftmals, das sagt uns die Bibel auch, da haben wir oft auch das Böse oder Leute, die uns böse wollen oder bösartig sind in unseren eigenen Familien und oder Beziehungen, ja, und manchmal müssen wir uns lossagen von alten Beziehungen, ja, und was auch immer passiert oder Leute, die wir gar nicht kennen, und die uns Leid wollen, wir verstehen dann, dass das nicht persönlich ist gegen uns, sondern wir, die wir eben Christus, Auskunft über Christus geben, die gute Nachricht anderen Leuten mitteilen, es ist gegen Jesus Christus immer gerichtet und nicht gegen uns. Und lest doch mal hier die Ermutigung von unserem Herrn Jesus Christus im Matthäus-Evangelium, also Matthäus Kapitel 10, Vers 28, ich lese hier von der Lutherbibel 1984, also Matthäus 10. Kapitel, Vers 28. Und fürchtet euch nicht vor denen, die den Leib töten, doch die Seele nicht töten können. Fürchtet euch aber vielmehr vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Gott segne dieses Wort. Und hier haben wir die Ermutigung, eben nicht Menschen zu fürchten, auch wenn die uns den Leib töten oder so tatsächlich uns töten wollen oder uns auch töten, also sie können die Seele nicht töten. Sie können die Seele gar nicht anrühren. Der Teufel, der Satan, kann unsere Seele nicht anrühren. Menschen können das, andere Menschen können das auch nicht. Der das kann, ja, wir sollen uns also fürchten und Ehrfurcht haben vor dem, der Leib und Seele verderben kann in der Hölle. Und verderben kann, ist es besser übersetzt, hier auslöschen kann, vernichten kann. Gott tut das aber nicht, wie die Bibel uns das sagt. Also Leib und Seele wird nicht vernichtet, sondern es gibt ja eine Auferstehung sowohl für Leute, die zu Christus kommen, also Gläubige und Ungläubige. Ja, also nehmt euch das zu Herzen und somit sind wir also gesichert durch den Heiligen Geist in unseren Herzen, in unserer persönlichen Beziehung mit Christus und egal, was uns widerfährt. Wir sind für alle Ewigkeit in und durch Christus geschützt, also aus spiritueller, aus seelischer Sicht. Niemand kann unsere Seele anrühren. Ja? Darauf kommt es an und nehmt euch das zu Herzen. Und wenn wir auch leiden für unser, wir, die wir Gottes Werk und Plan ausführen und Zeitrahmen, haben wir oft ja, Antagonisten, ja, also das Böse in und durch andere Menschen ausgedrückt. Aber das, hier haben wir eben die Ermutigung aus dem Petrusbrief und aus dem Matthäus-Evangelium, dass wir Schutz im Leid haben und vor allem, dass unser Herr Jesus Christus unsere Gebete erhört und uns auch hilft. Und das drückt sich, wie gesagt, in verschiedensten Weisen aus. Und auch der Zeitrahmen kann sehr unterschiedlich sein. Aber dass er uns hört, unsere Gebete, darauf kommt es an. Und lieber Jesus, wir danken dir hier für diese Bibelverse, die Hilfe aus dem ersten Petrusbrief, drittes Kapitel, das, wo wir Schutz im Leid erfahren durch dich, dass der Heilige Geist uns hilft und wir keine Angst haben müssen vor anderen Menschen, die uns Böses wollen oder Böses tun und sogar auch töten können oder könnten, aber die Seele nicht anrühren können. Denn wir haben Frieden und Schutz unserer Seele in dir, in Jesus Christus, durch das, was du am Kreuz für uns getan hast. Und wir brauchen keine Angst vor anderen Menschen zu haben. Und das ist ein Segen. Und wir danken dir, Jesus, für diese Wahrheit, die wir auch nur hier in der Bibel finden. Wir beten dies in deinem geheiligten Namen. Amen. Und denke immer daran, die beste Bibel ist eine geöffnete Bibel. Sei uns bald wieder herzlich willkommen.